Ja, also in so wie du es jetzt schilderst, ich habe jetzt den Text noch nicht gewusst, ja, gibt es die Gegen einzuwenden. Das ist ja genau diese innere Sicherheit, die der Redmann sozusagen proklamiert. Ich bin dazu da, denn ich weiß, dass die Menschen sich selber nicht regulieren können, um als Staat euch diese Sicherheit zu geben. Und umgekehrt ist ja das der soziale Frieden, den die SPD immer als Ausbauartikel anpreist, wo sie sagt, ja, das ist so ein Produktionsfaktor, den haben die anderen nicht. Und wenn ich jetzt gucke, was heißt sozialer Friede und was heißt soziale Sicherheit, dann komme ich ja ganz notwendig auf diese Zwangsmaßnahmen. Je mehr die Leute natürlich, ich meine, wenn alle gut zu essen und zu trinken hätten und alle in Ferien fahren könnten, bräuchte ich weniger. Aber je mehr du ihnen den Teppich unter den Füßen wegziehst, umso mehr musst du natürlich beaufsichtigen, dass sie dann doch mal, sagen wir mal, nur sich vor dem Arbeitsamt zusammenrotten oder so weiter. Also es ist einfach die notwendige technische Vervollkommnung der immer schon vorhandenen Staatstendenz, diese berühmte Sicherheit und diesen berühmten Frieden von außen über dich zu stülpen. Weil wenn man zugibt, dass es Klasse gibt, ist ja auch klar, dass die Klasse über sich dauernd in Konflikt gehen. Und zwar im offenen, nicht nur in dem latenten Gesetz. Also muss es ja den Daumen geben, der die so unterdrückt, dass es möglichst lang nicht offen auftritt. Ja, da ist das Interessante, ist ja auch bei der ganzen Geschichte auf der Kamera überwachen und so, dass das Ganze ein ziemlich eine nie anerkannte Form auch geben kann. Das heißt, durch Ego-Profile und so. Und dass deswegen eigentlich das Ganze auch relativ interessant ist, dass so demokratischen Staaten zu nehmen, den demokratischen Charakter, also den politischen demokratischen Charakter, mit dem wir gar nicht anstreiten wollen, irgendwie quasi zu thematisieren, da das repressionstechnisch normativ das Ganze auf eine neue totale Ebene setzt. Also so die mit den Chip-Techniken und biometrischer Erkennung und so äußerst gravierend sind im Rahmen. Das wird bei den Weltmeisterschaften jetzt wahrscheinlich schon ganz konkret eingesetzt, indem man nämlich möglichst frühzeitig die abgestempelten Hooligans versucht zu erkennen, deren Weg verfolgt und sie abfängt. Und stellt dann mal gegen Demonstrationen, könnte man das prima einsetzen. Wenn man einfach guckt, aha, wo sind die Transparente tragen, wo sind die Parolenschreier und so, da hättest du mit geringsten Mühen das, was sie früher mühsam durch den Verfassungsschutz zusammentragen mussten, das kleine Register der Aktiven von Darmstadt. Ja, gut. Gut, so profil darf es nicht sein, da können sie es vielleicht noch ohne Kamera. Aber Fritzi ist klar. Aber ich wollte nur dazu sagen, was du jetzt geschildert hast, wie ihr das diskutiert und wie sich das stört, da sehe ich nicht dieses Syndrom der Verschiebung, oder diese Technik der Verschiebung am Berg. Das meint einfach einen psychischen Vorgang, das kommt aus der Psychoanalyse, Verleugnung, Verdrängung, Verschiebung und so, sind ganz genaue Vorgänge, wo einfach bestimmte Bilder, die libidinös oder eben auch mit Aggressivität, mit Vernichtungsabsichten was besetzt werden, für Individuen, das ist auch immer schwierig, das überhaupt massenpsychologisch zu verallgemeinern. Immer schwierig, solche psychoanalytischen Termine, die muss man immer total aufpassen, dass man nicht einfach so kurz schließt mit Massen, weil die Massen sind Massen sind nicht einfach wie ein homogenes Individuum sozusagen, eine einzelne Psyche. Aber solche, gerade beim Antisemitismus, zeigt sich immer als hilfreich, auch psychoanalytische Kategorien zu versuchen zu vermitteln. Da kommt dann natürlich auch leicht Analogieschlüsse. Also wo es nur Analogien sind, Ähnlichkeiten, aber die man dann sozusagen zu einer Identität, zu einem demselben Vorgang kurz schließt bei massenpsychologischen Sachen. Aber ich denke, dass Verschiebung ungefähr das meint, was Adorno in dieser Briefstelle andeutet. Er hat das Wort Verschiebung auch gar nicht im Mund. Ich nehme das in den Mund, um das zu kennzeichnen, dass das einfach eine reale Verschiebung des Gegenpunktes der Konzentration der Macht ist, wie er das nennt, vom Proletariat, dem revolutionären Proletariat bisher, bis dann auf die Juden. Ja, und dass das vor allem in der Wahrnehmung oder in der Vorstellung von den Menschen unbewusst hochgradig auch so eine Verschiebung dann vor allem ist. Insofern kann man mit Vorsicht diesen Begriff der Verschiebung da auch drauf anwenden, auf massenpsychologisches. Und das würde ich sagen, kommt bei dem, das meinte ich jetzt, bei diesem Bachmann-Neromand-Beitrag in dem Vietnam-Kongress 1968, das war vor oder nach den, das müsste ich eigentlich wissen, vor oder nach den Springer Vorher, ne? Das war die Chartermode, war 67. Ja, genau. 67 war das ja schon.